Text 7. Sie hören jetzt eine Radiosendung zum Thema Regionalgeld. Sie hören den Text zweimal. Abschnitt 1. Chiemgauer, Sterntaler, Hallertauer, Urstromtaler. Regionalwährungen kommen immer mehr in Mode. Obwohl man damit nur in ausgewählten Geschäften bezahlen kann, während der Euro überall angenommen wird, und obwohl Regionalwährungen sogenanntes Schwundgeld sind, das an Wert verliert, während der Euro große Stabilität beweist. Das erfolgreichste deutsche Regionalgeld kursiert im südostbayerischen Chiemgau rund um Rosenheim und heißt deswegen Chiemgauer. Es funktioniert grob skizziert so. Maria Muster tauscht in einer Rosenheimer Ausgabestelle 10 Euro in 10 Chiemgauer um. Damit kauft sie in Geschäften ein, die im Mitgliederverzeichnis des Vereins Chiemgauer e.V. gelistet sind und das regionale Schwundgeld akzeptieren, etwa bei Optiker Andreas Wilhelm. Wir nehmen den Chiemgauer eigentlich von Anfang an. Wir haben das damals im Radio gehört, dass das System entwickelt wird, und haben gleich gesagt, wir finden es toll und machen da mit. Bei Kleinbeträgen wie Kontaktlinsenpflegemitteln, die einfach schnell mal mitgenommen werden, da zahlen immer mehr mit Chiemgauer. Bei der Brille selber, da werden es ungefähr 5-10% der Kunden sein, die den Chiemgauer nutzen und mit Chiemgauern dann zahlen. Wer die 10 Chiemgauer von Maria Muster annimmt, kann damit wieder bei allen Unternehmen einkaufen, die Chiemgauer akzeptieren. Er sollte sich allerdings beeilen, denn 3 Monate nach dem Tauschtermin verliert Maria Musters Zehner 2% an Wert. Wer den Schein weiter nutzen will, muss für 20 Cent eine Marke kaufen und aufkleben. Diese Entwertung wiederholt sich jedes Vierteljahr. Auf ein Jahr hochgerechnet summiert sich der Wertverlust also auf 8%. Wer Chiemgauer in Euro zurücktauscht, verliert nochmal 5%. Er bekommt nur 95% zurück. Christian Gelleri, Vorsitzender des Chiemgauer e.V. Das ist zugleich der Anreiz, dass der Unternehmer dieses Regionalgeld nicht zurücktauscht, sondern wieder ausgibt. Und das zweite Ziel ist, regionale Vereine zu fördern. Der Verbraucher, der Chiemgauer eintauscht, der kann einen gemeinnützigen Verein auswählen, der bekommt dann 3% von dem eingetauschten Wert. Die restlichen 2% des Rücktauschbetrags dienen dazu, Herstellung und Verwaltung des Regionalgeldes zu bezahlen. Abschnitt 2. Maria Muster kann sich also als Wohltäterin fühlen. Denn sie bestimmt beim Eintauschen ihrer 10 Chiemgauer, wer unterstützt werden soll. Etwa der Jakobus Hospizverein, der bekommt Chiemgauer im Wert von 30 Cent, sobald jemand Frau Musters Schein wieder in Euro zurücktauscht. Für die Vereine der Region ist das Schwundgeld attraktiv, weil sie damit Spenden einsammeln können. Die Kosten der Lokalwährung und damit auch die Spenden bezahlen zunächst größtenteils die Unternehmen. Denn Maria Muster wird ihre 10 Chiemgauer möglichst vor dem Wertabschlag ausgeben. Etwa bei Apothekerin Renate Braun oder Optiker Andreas Wilhelm. Fragt sich nur, warum die das Geld akzeptieren, das im Gegensatz zum Euro kostspielig und unpraktisch ist. Ich wollte einen gewissen Werbeeffekt einerseits damit verbinden, andererseits die Leute auch dahin bringen, dass sie enger regional gebunden einkaufen und eine engere Bindung an meine Apotheke dadurch erfolgen kann. Die Leute schauen da in dem Heft nach, wer nimmt den Chiemgauer? Wer unterstützt denn damit meinen Verein? Und damit habe ich einen werblichen Effekt, der sicherlich besser ist als eine Zeitungsanzeige, die einmal erscheint und dann vergessen ist. Unternehmer, die den Chiemgauer nutzen, müssen auch noch den Jahresbeitrag für die Mitgliedschaft im Verein einkalkulieren. Eisenwarenhändler Günther Völk meint aber, der Jahresbeitrag ist sehr gering, 100 Euro. Wenn Sie heute ein Inserat in der hiesigen Zeitung schalten, und wenn es noch so klein ist, übertrifft es bei Weitem die 100 Euro. Es ist also die Werbewirksamkeit, allein schon vom Image, in diesem Verein dabei zu sein, mit Sicherheit schon mehr wert als dieser Jahresbeitrag von 100 Euro. Wir sind ein Kleinbetrieb, seit 85 Jahren, sehr regional zugeschnitten. Deswegen hoffe ich, dass Leute, die dem Chiemgauer nahestehen, mehr diese Kleinläden fördern und auch dort einkaufen. Die Unternehmer wollen mit dem Regionalgeld also neue Kunden gewinnen oder jene an sich binden, die Chiemgauer bevorzugen und sonst zur Konkurrenz abwandern würden. Das gilt übrigens auch für die Raiffeisenbank Wasserburg, die einige Chiemgauer Verrechnungskonten für ihre Unternehmenskunden verwaltet. Abschnitt 3. Die Herausgeber der Regionalgelder sehen sich allerdings nicht nur als Werbepartner und Spendensammler. Sie wollen, salopp formuliert, mit der Schwundgeldpeitsche die regionale Wirtschaft auf Trab bringen. Denn Geld, dessen Wert regelmäßig schwindet, gibt man schneller wieder aus als wertstabiles Geld. Und das bringt die Wirtschaft in Schwung, sagt Christian Geleri. Das Spannende ist, dass der Chiemgauer nach 4 Jahren 22 Mal im Jahr umläuft, von Hand zu Hand geht, während der Euro 7 Mal von Hand zu Hand geht. Also läuft der Chiemgauer 3-mal so schnell um wie der Euro. Die Umlaufmenge des Chiemgauer liegt jetzt bei 90.000 Euro. Die fließen in der Region um und verursachen einen Umsatz von 1,8 Millionen, 2 Millionen. Die höhere Umlaufgeschwindigkeit beschert den beteiligten Unternehmen höhere Umsätze. Sie können mehr Menschen beschäftigen, zahlen mehr Steuern, außerdem fallen Spenden ab. Unter dem Strich gewinnt die gesamte Region, so das Kalkül. Doch diese Rechnung geht bestenfalls in der Startphase auf, sagt Julia Reger von der Deutschen Bundesbank. Ich bezweifle, dass durch die Regionalgelder ein zusätzlicher Impuls für die Wirtschaft entsteht. Für eine anhaltende Förderung des regionalen Wirtschaftswachstums wäre es nämlich von entscheidender Bedeutung, dass die Umlaufgeschwindigkeit kontinuierlich zunimmt und nicht einfach nur höher ist als die des Euro-Bargelds. Zudem kalkulieren die Geschäftsleute die Kosten des Chiemgauers in ihre Preise ein. Apothekerin Renate Braun: Das sind Marketingmaßnahmen und die kosten generell Geld. Ob ich das jetzt in den Chiemgauer investiere oder ob ich selbst irgendwelche Flyer verfasse, die ich in die Briefkästen stecken lasse, das ist gleichgültig, wo das Geld für die Werbung bleibt. Letzten Endes tragen also die Verbraucher die Kosten der Regionalwährung. Sie sind aber relativ niedrig, weil viele Emittenten bislang nicht gewinnorientiert arbeiten. Außerdem sinken die Kosten gemessen am Umsatz mit zunehmendem Geldumlauf. Mit der größeren Verbreitung dürfte allerdings auch die Werbewirkung nachlassen. Außerdem nehmen Verbraucher, die Regionalwährungen benutzen, unsichtbare Kosten in Kauf. Maria Muster schränkt ihre Einkaufsmöglichkeiten stark ein. Sie kann mit dem Chiemgauer nur ausgewählte Geschäfte besuchen. Aldi, Fielmann, Karstadt und Co. nehmen keine Chiemgauer an, nur Euro. Wer Regionalgeld benutzt, verzichtet also auf die Vorteile der überregionalen Arbeitsteilung und des globalen Wettbewerbs und damit auf Vielfalt und niedrige Preise. Professor Gerhard Rössel: Man hat diese Hoffnung, durch diese künstliche Kaufkraftbindung die örtliche Wirtschaft zu stärken. Nun zeigt aber die theoretische Analyse und auch die empirische Erfahrung, dass gerade das Gegenteil eine Region voranbringt. Die Öffnung der Grenzen, nicht die künstliche Bindung der Ressourcen vor Ort, sondern die Vernetzung, am besten im weltweiten Maßstab, die wir dann eben Globalisierung nennen. Abschnitt 4. Viele Menschen erleben aber vor allem die Nachteile der Globalisierung. Arbeitnehmer mit niedriger Qualifikation zum Beispiel haben wegen der weltweiten Niedriglohnkonkurrenz schlechtere Chancen, einen ordentlich bezahlten Arbeitsplatz zu finden. Umweltschädliche Transportströme schwellen übermäßig an, weil die Waren immer weitere Wege zurücklegen, bis sie beim Kunden landen. Die Kosten der Umweltverschmutzung sind in den Transportpreisen nicht enthalten. Maria Muster glaubt also, dass sie mit dem Chiemgauer die heimische Wirtschaft stärken und der Globalisierung entgegenwirken kann. Sie will in erster Linie Gutes tun, wenn sie mit Chiemgauern bezahlt. Dazu noch einmal Christian Geleri. Der Verbraucher schränkt im Prinzip jetzt mal seine Konsumfreiheit ein und macht es deswegen, weil er ein gewisses Verantwortungsgefühl für die Region hat. Und er kauft dann bei den kleinen und mittleren Unternehmen hier in der Region ein, die bei dem Ganzen mitmachen. Und auch die Unternehmen schauen wieder auf die teilnehmenden Unternehmen. Also die Arbeitsteilung in der Region wird dadurch eher erhöht als verringert. Und auch der Handel insgesamt leidet darunter nicht. Der Handel in Euro geht ja ganz normal weiter. Also es kommt nur noch der regionale Austausch dazu. Es ist eine Ergänzung, die die Auslastung in der Region erhöht. Also insgesamt kann eine Region profitieren. Aber werden durch die neue Währung tatsächlich zusätzliche Geschäfte angestoßen? Oder werden sie nur in einer anderen Währung abgewickelt? Statt wie bisher in Euro, jetzt in Chiemgauer? Dann wäre unter dem Strich nichts gewonnen. So sieht das auch die Deutsche Bundesbank. Sie stuft regionales Schwundgeld nicht als sinnvolle Ergänzung zum Euro ein. Geld solle die Wirtschaft nicht lenken, sondern nur als neutrales Tauschmittel dienen. Das ist natürlich die große Frage, wo sich Ökonomen schön streiten könnten. Ist das Ganze ein Nullsummenspiel? Verliert die Weltwirtschaft gegenüber der Region? Oder ist dieses Instrument dazu geeignet, dass es zusätzliche Effekte hervorruft, nämlich einen zusätzlichen Impuls für die regionale Wirtschaft und unter dem Strich ein Mehr an Wohlstand? Es ist schon mal ein großartiger Fortschritt, dass uns Ökonomen zugestehen, dass Schwundgeld in bestimmten Situationen sinnvoll ist, bei fehlender Liquidität. Jetzt kann man natürlich trefflich darüber streiten, wo und wann Liquidität fehlt. Jetzt haben wir in der ländlichen Region allerdings Sektoren und Branchen, wo auch Liquidität fehlt und wo meines Erachtens Regionalgeld auch sinnvoll ist, um eine Optimierung herbeizuführen. Meines Erachtens ist es halt am sinnvollsten, wenn man den freien Markt entscheiden lässt. Das tut die Bundesbank. Sie toleriert die regionalen Währungen. Warum auch nicht? Ihre gesamtwirtschaftliche Bedeutung ist gering.